Diese narrative Mehrdeutigkeit ist laut Breithaupt die Voraussetzung für das Geschichtenerzählen an sich. Ausreden stellen nicht nur eine der vielen Formen von Erzählungen dar, sondern zeigen die Struktur aller Narrationen in Reinform. Erzählen heißt Ausreden erfinden. Der Mensch habe mit dem gegenseitigen Spiel um Darstellung und Interpretation von Welt und Innenleben ein narratives Wettrüsten begonnen. Ist der Mensch also vor allem ein sich herausredender Affe? Oder handelt es sich beim Geschichtenerzählen schon immer um Betrug, wie es einer der schillerndsten Betrüger unserer Zeit namens Milliarden-Mike formulierte? Ich habe nie jemanden betrogen. Ich habe nur Geschichten verkauft. Breithaupt unterscheidet hier zwischen der Master Story, also der Anklage, die einen Sachverhalt darstellt, eine solche könnte in unseren Augen sein, ihr habt vom Baum genascht, obwohl ich es euch verboten habe, und der Ausrede, welche dieses Narrativ der Anklage zu ändern versucht. Und zwar, indem sie ein sachliches Detail hinsichtlich der Kausalität, wir dachten, es war ein anderer Baum, oder der Intention, wir hatten Hunger. Oder aber der Interpretation der Verantwortung, die Schlange hat es uns eingeflüstert, abwandelt. Solch eine Ausrede ist nur Lebewesen möglich, die eine Theory of Mind haben, die die Welt von außen sehen und sich in andere Wesen einfühlen können. Nur so kann man beurteilen, welche Stoßrichtung die Ausrede haben sollte, um ein Gegenüber zu beeinflussen. Mit dieser Perspektive erkennt man, dass nahezu alle manipulativen Narrative der Welt so etwas wie Ausreden, verantwortungsvermeidend oder Rechtfertigungen, verantwortungsmindernd sind. Gezielte Neubewertungen zum Zweck der Beeinflussung Einzelner oder gar der Massen. Um letztlich die eigene Version zur Master Story zu machen, zum vorherrschenden Narrativ, dem sich neue, alternative Geschichten stellen müssen. Der Weg dorthin führt wiederum über Gruppendynamiken, also echte Dominoeffekte der Überzeugung, wenn einzelne Menschen mit mehr oder weniger Einfluss auf ihre Umwelt eine Ausrede, Lüge oder Halbwahrheit im Sinne der sogenannten Diffusionstheorie verbreiten. Jeder Mensch hat seine Schwelle, bei der sein sonst unerschütterlicher Glaube an ein Faktum wankt. Mal ehrlich, wenn nur genügend Leute in ihrem Umfeld anfangen, an UFOs zu glauben, darunter für sie relevante Menschen, hätten sie die Standfestigkeit, langfristig als einziger dagegen zu halten? Selbst wenn, muss man doch eingestehen, Wahrheit ist oft nur das, worauf sich viele Menschen einigen können.